dann redet er nicht den ganzen Tag mit einem oder so. Mhm. Dann ist er auf stur gestellt, also das ist richtig extrem. Jetzt. Salvatore, ja. Wir unterbrechen mal kurz unser Gespräch, ja. Weil sich gerade das Fernsehen zugeschaltet hat. Ja. Ich möchte ganz herzlich euch, die Fernsehzuschauer, jetzt auch begrüßen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Unser Thema, wir haben gerade schon angefangen, unser Thema heute Nacht heißt Stinkstiefel. Wir könnten es auch ganz kurz nennen Arschlöcher. Könnte man vielleicht auch sagen. Wer von euch kennt solche? Wer von euch ist ein Stinkstiefel? Wer von euch steht vielleicht, nehmen wir es jetzt mal ganz wörtlich, steht auf Stinkstiefel? Wer von euch hat Probleme mit stinkenden Füßen? Das gehört auch zu dem Thema. Wer hat Schweißfüße und hat da irgendwie so die Mega-Problems mit? Oder vielleicht, dass der Partner sowas hat und ihr könnt es nicht mehr ertragen. Also, grobes Oberthema Stinkstiefel, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und ich bin gerade mitten im Gespräch mit Salvatore, der wohnt in einer Männer-WG, drei Jungs, und erzählte mir gerade, dass einer von den dreien der absolute Stinkstiefel ist, weil er seine Socken überall rumliegen lässt, seine Unterhosen, und die anderen beiden Jungs werden gar nicht richtig Herr über ihn. Stimmt das? Salvatore, ja. Dass ihr es gar nicht schafft, irgendwie mit ihm euch zu einigen. Ne, das schaffen wir überhaupt nicht. Also. Dann schmeißt ihn doch raus, Mensch. Ja, wir haben das denen schon öfters gesagt, sucht eine neue WG oder zieh aus. Mhm. Und der sagt, ja, ich kümmere mich drum, und irgendwo tut er uns auch leid, weil wir kennen uns schon lange. Er ist an sich ein netter Kerl. Ja, doch. Er ist nur unordentlich. Ja, aber ganz gewaltig. Ja. Das sind immer so die Geschichten, die man aus WGs hört, ne? Ja, da muss man sich ja irgendwie aufeinander einstellen, sonst klappt's halt nicht. Ja, stimmt. Du bist eher der ordentliche Typ. Ja, ich lasse auch manchmal was liegen, aber... Wo verwahrst du denn deine getragenen Socken auf? Wir haben so einen Wäschekorb. So gehört sich das auch. Ja, wir haben einen Wäschekorb und sagen hier, hör mal zu, für alle die Wäsche da rein. Ja. Und aber... Nur der eine tut's nicht. Nur der eine tut's nicht. Bestell... Und das Haus stinkt dann ganz gewaltig. Bah. Das ist extrem... Boah, das wer putzt, ekelhaft ist das. Wer putzt denn bei euch? Habt ihr da auch abwechselnd so einen Putzdienst? Ja, also... Wir haben Leute, die arbeiten im Krankenhaus. Einer, der arbeitet im Krankenhaus, hat meistens Spätdienst, mhm, oder Nachtdienst. Und ich mache die meistens die Hausarbeit, also, mhm, wenn ich auch Zeit dafür habe. Ja. Also dieser eine, wie heißt der mit Vorname? Na, Peter. Peter. Bestell dem Peter mal einen schönen Gruß von mir. Ja, welchen? Und sag, dass ich überhaupt nicht auf so unordentliche Männer stehe. Ja. Es muss ordentlich zugehen. Ich, ja, bin auch ganz ordentlich. Würde ich Ihnen sagen. Salvatore, mach's gut. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Chris. Chris, 24. Ja, moin Jürgen. Guten Morgen. Ja, das ist ein heikles Thema heute Nacht, ne? Oder? Kann man sehen, wie man will, sag ich mal. Ja, es geht eigentlich um das. Also bei mir trifft es wortwörtlich zu mit diesem Stinkstiefel. Du hast Schweißfüße. Wie bitte? Du hast Schweißfüße, oder was? Nein, aber es könnte sein, dass ich drauf stehe. Aha, erzähl. Also jetzt nicht unbedingt direkt auf Schweißfüße, aber im Unterbewusstsein mag es eventuell sein. Also ich bin Fußfetischist, also ja, die Ansicht von Füßen und, mhm, alles, was so damit zu tun hat, mhm, das spielt also bei mir schon eine große Rolle. Also da gibt es dann eine klare Verbindung zwischen dem Thema Fuß und dem Thema Sexualität bei dir? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Um welche Füße handelt es sich, die dich interessieren? Ja, gut, also ich Frauen oder Mädchenfüße. Frauen oder Mädchenfüße. Und welche Füße gefallen dir besonders gut? Ja, es kommt darauf an. Das hängt natürlich auch von der Frau ab. Mhm. Also, ja, aber also, du hast da wahrscheinlich wenn sie sympathisch ist, okay. Aber du guckst doch wahrscheinlich erst auf den Fuß und dann hoch, oder wie machst du es? Ja, auf jeden Fall. Und, ja, was muss an den Füßen sein, damit du hängen bleibst? Zum Beispiel müssen die... ja, das ist mal so und dann mal so. Also, nun kann ich mir alles... Fuß, so lackierte Zehennägel zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder auch schön verpackt mit Nylon. Ja. Magst du es, wenn Frauen strumpffrei so in Turnschuhen gehen? Ohne Strümpfe in Turnschuhen? Ja, unter anderem. Unter anderem. Also, kommt auch vor. Ja. Jetzt ist ja das Thema Stinkstiefel und das assoziiert ja nun auch Geruch. Wie steht's, mhm, denn bei dir? Stehst du denn auch auf den Geruch von Frauenfüßen? Ja, also jeder, ich sag mal, jeder Mensch hat einen eigenen Geruch, einen speziellen Geruch. Das war noch nicht die Antwort auf meine Frage. Stehst du ja, drauf? Ja, und das spielt natürlich auch damit rein. Ja, also das heißt... Ich hab da also kein Problem damit, mit stinkenden Füßen oder mit Scheißfüßen. Also könnte es durchaus sein, dass du, wenn du eine Frau toll findest und die Füße schön findest und sie hat die Füße eine ganze Weile nicht gewaschen, du dieses auch erotisch findest? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du die Möglichkeit, immer so diese Leidenschaft auszuleben? Findest du immer Frauen, die das nicht befremdet, die das toll finden? Sehr schwierig. Glaube ich, ne? Das ist also sehr schwierig. Viele fühlen sich dann irgendwie so, ja, überfordert, sage ich mal, oder abgewertet mag vielleicht auch sein. Abgewertet sogar? Ja, ich weiß es nicht. Hast du schon mal eine Beziehung gehabt oder eine längere Sache mit einer Frau, wo das okay war, wo die... Ja, das gab es. Das gab es schon. Ist für dich die wichtigste erotische Zone bei einer Frau wirklich der Fuß? Würdest du so weit gehen? Eine wichtige, aber nicht die wichtigste. Also auf jeden Fall dann noch schöner. Eine elementare, aber ja. Noch nicht die wichtigste. Ja. Spielen die Füße und eventuell Gerüche da mit verbunden dann auch eine große Rolle in deinen Onanie-Fantasien? Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja. Also du bist schon ziemlich nah dran, glaube ich, an dem Stinkstiefel-Fetischisten, so, wenn das mal ganz grob so ausdrückt. Lieber Chris, Weiß ich nicht. Wie lange hast du das schon? Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal drauf gestanden hast oder zum ersten Mal so dieses Reizmuster rüberkam? Das war vor 4 oder 5 Jahren. Mhm. Wo war? Warum und wieso? Da gibt es ja viele Abhandlungen, das weiß ich selber nicht. Also. Nee, ich glaube, das ist auch sehr schwierig zu ergründen. Man muss es ja vielleicht gar nicht ergründen, wenn man drauf steht und man findet einen Partner, dem das egal ist oder der das sogar gerne mitmacht, das ist ja wunderbar. Ja. Lieber Chris, danke für deinen Anruf und danke für deine offenherzige Auskunft zu diesem Thema. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema, meine Lieben, heißt heute Nacht Stinkstiefel, im weitesten Sinne des Wortes. Also, ich habe gerade gefragt, wer von euch Stinkstiefel kennt, also Leute, die vielleicht so richtig echt ätzend sind, so richtig miese Typen. Und man kann es so weit fassen, das Thema wie gerade auch schon, dass ihr vielleicht auf wirklich Stiefel, die stinken, steht. Also 0180-5678-111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180-5678-110 und nicht vergessen, eure Telefonnummer dann draufzuschreiben, damit wir euch wieder zurückrufen können. Wir rufen euch ja sowieso immer wieder zurück, wenn ihr hier in der Sendung mit mir sprecht oder sprechen sollt. Es geht weiter mit Rosa und die ist 30 Jahre alt. Ja, hallo, guten Abend. Rosa. Hallo. Hi. Also, ich wollte gerne was zum Thema Stinkstiefel sagen. Ich kenne zwar keine Stinkstiefel persönlich, ich bin Flugbegleiterin, aber... Eine Stewardess? Ja, genau. Darf man das so sagen, Stewardess, ne? Ja, Flugbegleiter ist vielleicht besser. Flugbegleiterin. Oderin, Flugbegleiterin. Flugbegleiterin. In diesem Falle. Ja. Ja, und das erlebe ich dann halt tagtäglich fast, sobald ich in den Flieger reinkomme. Die ersten Passagiere besteigen den Flieger. Oh ja. Ich sag schönen guten Morgen. Ich bin wahrscheinlich auch noch früher aufgestanden als die ganzen Passagiere. Muss schön lächeln, dann sage ich guten Morgen. Man guckt mich an, als ob ich ihn irgendwie beschimpft hätte. Und es kommt auch nichts zurück. Und dann kriege ich schon den ersten Amoklauf in mir. Also weil die Leute so penetrant unfreundlich sind. Ja, also ich würde mal sagen... Du hast dann das Gefühl, die ganze Maschine sitzt voller Stinkstiefel. Ja, so wenn 100 Passagiere in der Maschine sind, sage ich mal, sind 60, die nicht guten Morgen und auf Wiedersehen und Bitte und Danke sagen können. Du bist extra früh für die Leute aufgestanden, hast dich schick gemacht. Ja, ich meine, es ist mein Job, klar, ich muss das machen, aber ich kann genauso gut, wenn ich als Passagier fliege, kann ich auch guten Tag und auf Wiedersehen und Bitte und Danke sagen. Rosa, sind das denn auch die Leute, die, wenn die reinkommen, euch gar nicht grüßen, die flanieren ja meistens an euch vorbei vorne, grüßen die euch dann gar nicht? Nö, die werden einfach ignoriert und wenn dann die Kollegen zum Beispiel an der Garderobe stehen, kriegen die ohne einen Kommentar die Mäntel vor die Nase gehalten, wenn sie nicht schon direkt in die Garderobe reingeschubst werden. Excuse me for living sozusagen. Also du fühlst dich da wirklich dann... also ich bin auf gut Deutsch angepisst. Ja, diskreditiert einfach als Hilfspersonal, ne? Ja, aber ich meine, noch nicht mal Diener werden so behandelt. Ja. Mit denen spricht man auch. Ist das denn hauptsächlich bei Passagieren morgens im Flugzeug oder? Nee, so tagtäglich, also den ganzen Tag über. Gibt es, morgens, mittags, abends. Hast du schon Blick dafür, für Leute, die so drauf sind? Ja, ist das klar. Beschreib mal den Typus von Mensch, der so drauf ist. Also ich sag mal, ich arbeite jetzt bei einer Linienfluggesellschaft, da gibt es halt Business Class und Economy. Ja. Und in der Business Class sind mehr Stinkstiefel als hinten. Mhm. Hinten, die sind sehr freundlich, ich sag mal zum größten Teil sehr freundlich, also weil sie halt nicht so sicher sind vielleicht beim Fliegen oder so. Also je mehr Geld die Leute haben, desto ätzender werden sie. Genau. Und man merkt sofort heraus, also ob jemand von Geburt an, sag ich mal, Geld hat und so groß geworden ist und dass es für ihn normal ist oder dass es ein Neureicher. Hast du manchmal dann nicht so richtig Wut im Bauch, wenn du die dann bedienen sollst auch noch und noch ein Whisky? Ja, klar. Und dann kommt dann sage ich zum Beispiel, was darf ich ihm zu trinken anbieten, dann kommt Kaffee, Milch und Zucker, können Sie weitersprechen, bitte und danke. Und du musst immer freundlich sein. Ja, ne? Klar. Mhm. Also innerlich könnte ich dir natürlich den Kaffee ins Gesicht kippen und dir aus dem Sitz ziehen und zusammenschlagen. Ist dir schon mal die Hutschnur geplatzt und hast gesagt, hast auch irgendwie aggressiv zurückreagiert? Also aggressiv nicht, aber mit einem spitzen Kommentar, wie zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel durch die Kabine laufe, dann denken die Leute wahrscheinlich, ich sehe aus wie eine Krake, habe 10.000 Arme und Hände und überhaupt. Können Sie das noch mitnehmen? Können Sie das noch mitnehmen? Und dann, Entschuldigung, ich komme gleich wieder zurück. Und irgendwann sagt er auch mal ein paar, können Sie das noch mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, ich habe nur zwei Hände. Hätte ich mehr, wäre ich bei Roncalli und nicht hier im Flugzeug. Also ich muss dir recht geben. Ich habe das auch einige Mal schon beim Fliegen beobachtet, wie manche Leute sich super arrogant aufspielen, nur weil sie ein paar Mark 50 bezahlt haben. Ja, genau. Die Stewardessen da. Genau, ich meine, das sind auch Geschäftsmänner und die sollten gerade auch wissen, wie man sich benimmt. Hast du denn, als du gerade angefangen hast zu erzählen, dachte ich, dass du was anderes berichten wolltest. Nee. Nämlich das Konkrete mit dem Stinkstiefeln. Gibt es auch so Situationen bei Langstreckenflügen, wo die Leute dann auch die Schuhe eben ausziehen, wenn sie schlafen und du kriegst das Kotzen auf Deutsch gesagt? Gibt's das? Also erstens, ich fliege keine Langstrecke, sondern nur Kurz- und Mittelstrecke. Ja. Also längste ist so ungefähr Tel Aviv und die Richtung halt. Mhm. Aber es gibt auch auf der Kurzstrecke Leute, die ihre Schuhe ausziehen, also die von Düsseldorf nach Frankfurt fliegen. Mit dem entsprechenden... Die im Jogginganzug reinkommen. Ah ja, und da hast du auch schon üble Erfahrungen gemacht? Nö, eigentlich nicht. Also die waschen sich dann doch vorher, bevor sie fliegen. Die Lüftung in der Kabine ist eigentlich recht. Ah ja. Na gut, aber das war eine Kritik generell an der Unfreundlichkeit des Publikums. Die Leute fordern ja immer, dass das Bedienpersonal freundlich sein soll. Ja. Der Service soll gut sein. Ja, genau. Dann könnte das Bedienpersonal auch fordern, dass das Publikum freundlich ist. Ich meine, wir stellen ja keine hohen Ansprüche. Einfach nur guten Morgen, auf Wiedersehen, bitte und danke. Also hier Leute, wollen wir gar nicht. Also Leute, beim nächsten Flug, Linienflug, wo auch hin, seid freundlich zu den Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen. Rosa, danke, alles Gute. Okay, wann geht's zum Dienst wieder? Ja, ich bin im Moment krankgeschrieben. Ah ja, ich hoffe, nichts Schlimmes. Och, es geht so. Dann alles Gute und werd schnell wieder gesund. Danke. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen. 52 Jahre alt. Gerda. Ja. Hi. Hi. Gerda, Stinkstiefel. Ja. Sprich. Ja, es geht um Folgendes. Also ich bin offen lebende Lesbe, bin hier also auch sehr bekannt in der Stadt. Ja. Und also wohnte in einem Haus, waren ein paar Mietparteien. Und solange ich also so Partnerinnen, so, also keine Feste hatte, und das noch nicht so auf in dem Haus, war das auch gar nicht so manifest, aber als ich eine feste Partnerin hatte, die also ein paar Häuser weiter wohnte und also sich ständig im Haus natürlich auch zeigte, da flippte mein Haus jetzt völlig aus. Ne? Aha. Wohnt der auch im gleichen Haus? Er hatte mich also schon seit Jahren auf dem Kieker, nur da war er kein Hauswirt, da war seine Mutter die Hauswirtin. Also eine ältere Dame, die mich also eigentlich so zufrieden ließ. Ja. Und die Miete war auch schön billig. Ich blieb auch sehr lange da. Und das war so, das fing also, diese Schikanen fingen eigentlich auch so an, als... Du sagst, er flippt aus. Flippt er aus? Was genau hat er gemacht? Ja, also er guckte auch schon immer so nah im Haus und also zum Beispiel ging es dann eben los, also meine Freundin dürfte zum Beispiel das Haus nicht mehr betreten, so ungefähr, oder meine Wohnung auch nicht betreten. Hat er dich auch richtig beleidigt? Ja, nicht so direkt, aber doch, ja, es ging schon mal so weit, also er hat auch seine Tochter auf mich gehetzt, Die war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt, mit einer Jugendgruppe. Ach. Also sogar mit 2 Jugendgruppen. Dann wurde mir Schokolade im Briefkasten reingeschmissen. Mhm. Oder mal meine Tür wurde also simuliert. So richtig klassische Schikane. Klassische, ne? Das war Mobbing, und, ja. Und du das war ein jahrelanges Mobbing. Und du bist sicher, dass ich arbeitslos war und gar nicht, also aus finanziellen Gründen, gar nicht so schnell mir eine Wohnung suchen konnte. Und du bist sicher, es liegt oder lag daran, weil du lesbisch bist und eben ganz normal gelebt hast. Ich war eben schon die ganzen Jahre ein Dorn im Auge. Ja. Ne? Gerda, wie lange liegt das jetzt zurück? So 2,5 Jahre circa. Hat sich das denn jetzt heute normalisiert oder wie sieht's heute aus? Nein, ich bin ja ausgezogen. Du bist ausgezogen. Er hat es also geschafft, mich wegen dann, also wegen, er konnte mich offiziell so, er fand sonst keinen Grund. Und also dann hat er es eben doch geschafft, als die Tochter dann 18 wurde, mich wegen Eigenbedarf zu kündigen. Und das hat er auch durchgesetzt, und obwohl ich dagegen anging, weil ich also war ja immer noch arbeitslos. Du wirkst ja nur, du wirkst sehr resolut, ne? Jetzt auch in dem Gespräch. Hast du dich denn mit dem Typ auch da mal verbal so mündlich richtig angelegt? Doch, ja, also seine Tochter, also es fing mal so an, dass mal wieder Schokolade im Briefkasten war. Ich schrieb in meiner damaligen Partnerin durchs Haus. Ja. Dann schrie die Tochter ganz laut: Die Schokolade ist nicht von mir. Und dann flippte meine Freundin aus und schnappte sich die Tochter endlich nach einem halben Jahr Mobbing. Ja. Also nur so angerüttelt. Ja. Und dann flippte der völlig abends aus, als er nach Hause kam, dass er erfuhr. Also wir hätten seine Tochter angefasst und dann bis zum Jugendamt. Und also an Terror. Ja. Und dann hatte ich, also dann klopfte er vor meiner Wohnung, die ganze Jugendgruppe im Haus. Das war jetzt so richtig klassisch. Also, ne? Du kannst ein Lied von Stinkstiefeln singen. Nur weil ich offen lebende Lesbe bin, ne? Gerda, bleib weiter eine offen lebende Lesbe. Das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass der neue Hausbesitzer oder Hauswirt da ein bisschen cooler ist. Wohngenossenschaft zum Glück. Ja, die sind ja sehr tolerant, Wohngenossenschaften. Ja. Mhm. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Danke. Tschüss, Gerda. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Elke? Ja, mit Elke, 36, hallo. Hallo. Hallo, Elke. Schwuppdiwupp, du bist dran. Ja, ich bin dran. So geht das. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Gern geschehen. Und ich bin im Augenblick nur ganz einfach fürchterlich stinkig wütend. Warum denn? Ja, weil es wieder mal so gewesen ist, dass mein lieber Freund, ich habe übrigens vor einem guten Jahr mit dir telefoniert und habe dir erzählt, dass ich vor ungefähr 9 Jahren jemanden kennengelernt habe und der hat sich urplötzlich wieder bei mir gemeldet und dass er mich besuchen wollte. Und da hast du mich noch gefragt von wegen, ob wir dann essen gehen würden abends. Naja, egal. Jedenfalls hat er mich besucht und wir sind seit jetzt seit 13 Monaten zusammen und ich bin, was ich eigentlich nie für möglich gehalten habe, zu ihm hingezogen. Ja, und jetzt sitze ich hier wieder mal, wenn er seinen Kegelabend hat und mir sagt, von wegen, ja, ich bin dann heute Abend früh zu Hause, denke ich, naja, so gut, ja. Oh weia, es ist ja schon gleich 11:30, ne? Jetzt ist er immer noch nicht da und irgendwann fuchst mich das so sehr, dann ruft noch heute Nachmittag eine Freundin von ihm an, die sich seit 1,5 Jahren angeblich nicht gemeldet hat. Und die ruft jetzt so in Abständen von ein paar Wochen immer an und von wegen, Stefan, hast du nicht Lust, zu einer Party zu kommen? Das ist ja schon verdächtig, ne? Eigentlich nicht, weil wir haben gestern Abend noch hier gesessen und, dein Freund gestern und Abend, ja. Und haben hier, Mensch, ärgere dich nicht gespielt, was machen wir denn ziemlich oft? Ich hoffe, die hört keiner zu, ehrlich. Nichts gegen Mensch, ärgere dich. Nein, überhaupt nicht. Elke, ich muss dich noch was fragen, sonst ist mir das gar nicht richtig klar. Also, du gehst aber davon aus, dass er heute Abend kegeln gegangen ist oder immer noch kegelt und sich vielleicht im Moment nur die Birne zuknallt, aber nicht mit einer Frau unterwegs ist. Oder wie verstehst Davon gehe ich mit Sicherheit aus, ja. Dass er kegeln ist? Ja. Also, da ist keine Eifersucht im Spiel. Nein. Ja, ich mag schon. Du bist skeptisch. Nein, eigentlich nicht. Weil was ich eben sagen wollte, ich weiß auch nicht, wir haben gestern ein bisschen beim Spielen ziemlich viel getrunken gehabt. Und da sagt er noch von wegen, wenn ich dich mal erwische. Ich sag, wie, wenn er mich erwischt? Ja, dann bringe ich ihn um und dich hinterher. Ich sag, was? Ich sag, ich dachte, du meintest jetzt, wenn du mich beim Schummeln erwischt. Nein, wenn ich dich immer, weil er arbeitet oft Nachtschicht und ist also oft nachts nicht da. Er ist schon sehr eifersüchtig. Aber dann nervt es mich, wenn er zu mir sagt, von wegen, ich bin früh zu Hause. Ich verstehe das. Also, wie oft kommt das denn vor, dass er sowas macht wie heute? Ja, da er nicht sehr oft frei hat nachts und also nachts meistens weg ist. Und wenn er dann mal frei hat, dann ist er entweder kegeln also kommt oder das vielleicht, irgendwo, kommt das, geht zu seinem Freund Schachspielen. Kommt das einmal im Monat vor? Oder? Und es kommt öfter vor. Öfter vor. Ja. Also Elke, ich glaube ja, wie du das jetzt geschildert hast, dass da nichts Schlimmes in der Luft liegt. Nein. Dass er sich einfach einen schönen blauen Abend macht mit seinen Freunden. Und ich bin sicher, wir haben jetzt einiges... Ja, aber das... Es ärgert dich, ne? Es ärgert mich sehr, weißt ja. Du, was ich jetzt hoffe... Dass gleich das Türschloss irgendwie zu hören ist. Nicht während unseres Gesprächs. Nein, aber sofort danach. Was? Sofort danach sollte er kommen. Schauen wir mal. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Elke, und ärgere dich nicht zu sehr. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Ich kann nicht lange Wut aufstauen oder so. Ja, dann mach ihn gleich mal ein bisschen. Wenn er kommt und sagt, zur Minna und dann, tut mir leid, mein Engel, dann sage ich, ist in Ordnung, mein Hase. Na gut. Ich hoffe, dass du heute Abend noch sagst, ist in Ordnung, mein Hase. In diesem Sinne, tschüss, Elke. Tschüss. Ist in Ordnung, mein Hase. Damit meinte ich jetzt nicht Michael. Michael! Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ja. Ja, Stinkstiefel. Was hast du zu erzählen zu dem Thema? Ja, und zwar, das kann man eigentlich auch bei mir wörtlich nehmen. Inwiefern? Inwiefern? Ja, ich stehe da eigentlich drauf. Mhm. Auf Stiefel. Auf Stiefel, die auch stinken? Oder nicht so sehr? Ja, das kommt drauf an. Also kommt auf den Mann drauf an, je nach Situation. Also in erster Linie sind es erstmal die Stiefel, die dich anmachen? Nein. Also ich sag mal so, Sexualität insgesamt betrachte ich so als was Ganzheitliches. Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand nur Stiefel anhat, finde ich das völlig geil, ne? Sondern das Drumherum spielt natürlich auch... ja, wie muss das Drumherum denn aussehen? Wie muss das Drumherum aussehen? Das könnte zum Beispiel sein, was ich ziemlich genial finde, sag ich mal so Army-Sachen und Stiefel dazu. Oder so eine knackige Lederhose? Oder eine knackige Lederhose, ganz genau. Aber dann ist das schon optimal, wenn das kombiniert ist mit schweren Stiefeln. Ja. Also die müssen auch schwer sein, so richtige so... Wie nennt man die? Da gibt es auch irgendeinen speziellen Namen für, ne? Ja, zum Beispiel so Ranger-Stiefel. So was, genau, ja. No? Aha. Also, dich könnte es aber auch sehr antören, wenn du einen Mann hast, der nichts anhat und nur diese Ranger-Stiefel. Geht das auch? Das würde auch gehen. Hattest du schon mal Sex mit einem Mann, der nur mit Stiefeln bekleidet war? Nee, das nicht. Ja. Nur halt, sag ich mal... Mit dem gesamten Outfit. Mit dem gesamten Outfit. Würdest du sagen, dass du schon so ein Fetischist bist, was diese Sachen angeht? Ja, Fetischismus würde ich vielleicht nicht direkt sagen, eher Vorliebe. Weil Fetischismus würde dann bedeuten, ich könnte nur noch mit Stiefeln. Gehst du denn, verkehrst du, du bist ja schwul, das haben wir nur gehört, verkehrst du auch in diesen entsprechenden Kneipen, wo Männer so angezogen sind, halt so ein Outfit haben? Ja, eigentlich schon. Hattest du bisher auch nur so Beziehungen, die in ähnlicher Form gekleidet waren? Ja. Ja. Also, eine, ganz genau zu sein. Ja. Das ging aber über eine längere Zeit. Wie sind denn solche Männer im Bett? Also Männer, die, enge, knackige Lederhosen tragen oder Army-Sachen und so ganz kräftige Rangers-Stiefel. Wie sind die im Bett? Also das Ganze bewegt sich natürlich, wenn das so um das Thema Bett geht, natürlich auch in die Richtung so SM. Ah ja, ach das ist immer verkoppelt miteinander. Oftmals. Bei mir. Bei dir, ja. Und ich sag mal so, da hat man natürlich dann tausend verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ne? Kleidest du selbst dich denn auch so? Ja, ne? Davon gehe ich aus. Ja. Ja. Nun würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, am Anfang des Gesprächs haben wir es schon angesprochen. Du hast aber auch nichts dagegen, wenn dieser Mann dir sehr gut gefällt, dass dieser Stiefel nicht gerade kaufhausfrisch riecht. Nee. Also er kann auch ruhig mal stinken. Ja. Und das macht dich auch geil. Ja. Ja. Aber das kommt dann auf die Person an. Du würdest nicht sagen, generell ist es immer so. Das kommt auf die Person an. Und ich sag mal so, es kann auch jemand sein, der eine Jeans anhat und Stiefel. Also so bin ich da jetzt nicht fixiert. Wie war das bei dir, Michael? Du bist, habe ich gerade gesagt, 28. Kannst du es zurück datieren, wann du so Spaß an solchen Sachen gefunden hast? Ja, das ist eigentlich so, das fing so vor 4 Jahren ungefähr an. also da so zunehmen. Mhm. Ich glaube, in der schwulen Szene ist es vielleicht auch einfacher, da das entsprechende Gegenüber zu finden, als vielleicht, wenn man heterosexuell ist. Ne? Da gibt es entsprechende Clubs und Kneipen, wo man hingeht, da weiß man, die anderen sind genauso gestrickt wie ich und ja. Es ist einfacher. Oder hast du das Gefühl, es ist schwierig für dich, da deine Partner zu finden? Nee, das eigentlich nicht. Ich finde die ganze Szene auch sehr unkompliziert, mhm. so im ganzen Umgang. Jetzt auch jetzt nicht nur jetzt vom Sexuellen gesehen, sondern so einfach. Es ist halt eine Familie. Ja, ja, genau, so kumpelhaft hast würde ich du, also sagen. Sag mal, jetzt muss ich noch fragen. Ich sehe dich ja nicht, leider nicht. Hast du einen Schnäuzer auch? Nein. Nein, völlig glatt rasiert. Kläre mich bitte auf. Ich war nur einige Mal auch schon mal in solchen Bars, in so Lederkneipen, in so Lederszenen, Bar, Nachtclub-Welt. Ja. Warum haben die meisten Männer dort Bärte, Schnäuzer? Das frage ich mich manchmal auch und bei manchen sieht es so abtörend. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Soll es männlicher wirken oder? Keine Ahnung, ich denke. Stehst du denn auf Barttypen? Nee, gar nicht. Dann hast du es aber schwer in der Szene, was, oder? Nee, gar nicht so. Also es gibt auch andere. Also ich kann mich nicht beklagen. Es gibt auch Leute, die nackt im Gesicht sind. Ja, ich hoffe. Liebe Michael, schön mit dir geplaudert zu haben. Ja. Alles Gute, viel Erfolg bei den harten Männern. Sind die eigentlich so hart auch dann, wie die aussehen? Nee, völlig harmlos. Die können auch ganz zärtlich sein. Ja, völlig. Vor allem, wenn man dann eine Maus durch so einen Laden laufen lässt, dann ist das total schön groß. Wenn man eine Maus durch den Laden laufen lässt. Ja, genau. Vor allem die Männer, die am härtesten aussehen, die kreischen am lautesten. Die kreischen und laufen raus. Aha, hast du da schon mal ein Experiment gemacht? Woher weißt du das? Das hat mir mal jemand erzählt. Da war Gewitter und der ist in Köln raus gewesen. Ja. Und dann hat wohl irgendwo der Blitz eingeschlagen und es war eine völlige Aufruhr in dem Laden, ja. Und die Leute waren völlig außer sich und rannten herum, wurden völlig nervös und hatten Angst um ihre Haare, die kurzen 3 mm Haare, die dann nass werden könnten im Regen. Also wird manch eine Frau ein härterer Kerl sein als die Jungs wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja. Lieber Michael, alles Gute. Ja, dir tschüss. Auch. Tschüss. So, meine Lieben, 1:32 gleich. Oder genau gesagt 1:31:40. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 40 Sekunden, hier ist 1 Live, Radio 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist Domian, das Talkradio vom WDR. Und heute Nacht heißt unser Thema Stinkstiefel. Oder ich habe es am Anfang auch provokativer ausgedrückt. Ich habe gesagt, Arschlöcher. Wer von euch ist ein solches? Wer von euch kennt Stinkstiefel? Und wer von euch mag sowas auch gerne? Also im wirklichen, im wahrsten Sinne des Wortes, wer mag Stiefel? Oder wer mag stinkende Stiefel oder wer mag stinkende Schuhe, sowas. 0180-5678-111, das ist die Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht, jetzt hier live in der Sendung. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Und wenn ihr uns mailen wollt, dann könnt ihr das auch unter 1live@wdr.de. Nächster Gesprächspartner, nächste Gesprächspartnerin, das ist Sabrina und die ist 22. Hallo. Hallo Sabrina. Also, Stinkstiefel. Ja, ich wollte mal was loswerden. Das geht wegen von meiner Mutter, der Freund. Ja. Der meckert mich andauernd an. Warum? Ja, ich weiß nicht. Der hat immer auf mich abgesehen. Der meckert bei jeder Kleinigkeit. Egal, ob was rumliegt. Wenn ich eine Jacke liegen lasse, dann... Wohnt der bei euch auch? Ja. Bist du das einzige Kind im Haushalt? Nee, ich habe nur einen Bruder. Na, Kind ist auch gut, was ich ja sage, ne? 22. Es gibt nur einen Bruder. Wie alt ist der? 17. 17. Und der Stiefvater, ne, sagen wir mal jetzt so, der hat es mehr auf dich abgesehen als denn auf den Bruder. Ja, das stimmt. Also ich krieg die meiste Mecker immer ab und mein Bruder, der kriegt also nie. Ist es denn vielleicht manchmal auch ein bisschen berechtigt? Oder findest du dich einfach super klasse und nett und vollkommen schlecht behandelt von dem? Also ich fühle mich absolut schlecht behandelt. Ich rauche ja auch in meinem Zimmer und er geht dann, also der Freund von meiner Mutter geht dann immer bei mir ins Zimmer. Ja, und dann sieht er einen vollen Aschenbecher da rumstehen, weil ich es halt vergessen habe, den wieder wegzustellen. Dann stellt er mir einen Aschenbecher unters Kopfkissen oder... Unter dein Kopfkissen? Ja. Oder kippt mir die Zigarettenstummeln in die Schuhe. Das ist ja wohl echt der Hit. Oh, das ist wirklich der Hit. Ja. Macht er das aus Ärger, dass du in deinem Zimmer rauchst, oder will er einfach den Aschenbecher haben? Nee, weil ich rauche. Er kann das nicht haben, wenn im Haus geraucht wird. Ich meine, er raucht ja selber ab und zu mal ein Pfeifchen. Und was hat er in meinem Zimmer zu suchen? Also du rauchst wirklich jetzt Ehrenwort nur in deinem Zimmer, nicht im Wohnzimmer? Nee, nur in meinem Zimmer und oder das, auf dem Balkon halt. Ja, und wenn er dann dir die Asche in die Schuhe schüttet, das ist ja nun ein Hammer, ne, sag ich mal so. Ja. Wie reagierst du denn darauf? Du lässt das doch bestimmt nicht mit dir machen, oder? Nee, auf keinen Fall. Ich mecker den dann voll an und... Ich habe ihm das auch schon mal gemacht. Ich war mal so sauer. Da habe ich von draußen Erde genommen. Ja. Und dann habe ich ihm Erde in die Pantoffel reingeschmiert. Auch schön, ja. Ja. Und da war aber hing der Familiensegen aber schief bei euch danach, was? Ja, allerdings. Er war dann auch tierisch sauer und... Sag noch ein Beispiel, wo und wie er dich ärgert. Ja, der kommandiert mich immer rum. Auch wenn ich beim Mittagstisch sitze, dann sitze ich halt manchmal so. Bin halt satt irgendwie, dann sitze ich nicht gerade oder so und sagt, ach, setz dich doch mal ordentlich hin. Und du hängst dann ganz voll gegessen da so am Tisch und lässt die Seele baumeln. Das will er nicht. Was sagt denn deine Mutter dazu? Ja, die sagt eigentlich weniger dazu. Die sitzt dann nur doof rum und... Sabrina, naja. Hat das so noch, wir haben da jetzt recht locker drüber gesprochen, hat das so irgendwie noch so eine spaßige Ebene oder ist es manchmal richtig ernst und du denkst, scheiße, ich mag hier gar nicht mehr leben? Also manchmal ist das total ernst und dann haue ich manchmal auch ab, dann stehe ich vom Tisch auf oder wenn ich Theater hatte mit ihm, dann gehe ich weg und... Nun frage ich mich natürlich, mit deinen 22 Jahren könntest du doch eigentlich schon auf eigenen Beinen stehen. Warum gehst du nicht aus dem Haushalt raus? Tja, das ist so eine schwierige Sache. Ich war ja schon mal aus dem Haus. Ich hatte ja auch schon mal eine eigene Wohnung mit 18 und... Das heißt, hat nicht alles so geklappt. Hast du denn einen Job oder hast du eine Lehre gemacht oder irgendwas? Ja, eine Lehre habe ich mal angefangen. Und was machst du im Moment? Im Moment bin ich so aushilfsweise. Also arbeitest schon, ne? Ja. Ja. Also wäre es vielleicht so perspektivisch doch ganz gut, Sabrina, wenn du vielleicht nochmal einen zweiten Versuch unternehmen würdest, dass du irgendwo eine eigene Bude kriegst, oder zumindest ein WG-Zimmer. Dass du da rauskommst, ne? Und auch so ein bisschen auf eigene Beine stehst und dein eigenes Leben in die Hand nimmst. Ja, habe ich auch schon überlegt. Man muss halt erstmal was Passendes finden. Genau, aber da muss man auch suchen. Das fällt nicht vom Himmel. Ja. Also, damit du den Stinkstiefel dann loshörst, auch bald. Das wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Sabrina. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Ralf, 36 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Folgendes, Stinkstiefel. Ja. Die sitzen übrigens auch in den höchsten Etagen. Oh, ich kann dir sagen. Ich kann dir sagen. Und zwar, ich arbeite bei einem großen Automobilhersteller in der Nähe von Dortmund. Oh, wer mag das sein? Wer mag das sein? Ja, da gibt es so viele. Folgendes ist passiert, ich bin mal krank geworden und war ein halbes oder dreiviertel Jahr krank geschrieben, musste anschließend zum Personalgespräch, wie das so üblich ist bei so großen Firmen. Und ich war kaum drin, ich sagte ganz freundlich guten Tag. Und da rief er zu seiner, der Personalchef zu seiner Sekretärin, machen Sie mal das Fenster zu, es zieht, sonst wird er gleich wieder krank. Das war der erste Knall. Dann wurde ich gefragt, ja, was war denn, können Sie wieder arbeiten, wie sieht's aus? Hast du darauf irgendwas gesagt oder hast du das einfach so an dir vorbeiziehen lassen? Nö, ich habe ihm ganz höflich gesagt, ihre dummen Bemerkungen können sich an ihren Hut stecken. Ah ja, also fing das Gespräch schon mal gut an, ne? Ja, der hat sofort von mir Kontra gekriegt und dann sollte ich dann erzählen, es war mir überlassen, ob ich damit rauskommen, was ich hatte. Und da ich ja nichts zu verheimlichen habe, habe ich ihm gesagt, ich habe gerade soeben eine Hepatitis B überlebt. Und da sagte er mir ganz cool, das interessiert mich nicht, für mich zählen nur Tatsachen, dass die hier sind, arbeiten. Und wie ging das dann weiter? Ja, da wollte ich über den Tisch springen und hab mir fast am Kragen gehabt. Ich hoffe, du hast es nicht gemacht. Nein. Das war er nicht wert. Und da war das Gespräch dann beendet? Oder wie? Das geht, da muss doch irgendwas noch irgendwie was noch gesagt worden sein, oder? Ja, was heißt gesagt worden? Ja, bist du dann gegangen, oder wie? Ja, die haben mit Kündigung gedroht und... Bist du denn dann bei der Firma geblieben? Ich bin bei der Firma geblieben. Hast du dich denn mal mit jemandem von der Gewerkschaft in Verbindung gesetzt, dass du da Unterstützung bekommst? Ja, bei so Gesprächen, da kommt immer der Betriebsrat mit. Ach, der war dabei sogar? Ja, weil die haben sogar mal einen Kollegen dazu gebracht, der hatte Alkohol getrunken. Mhm. Das ist ja verboten im Betrieb. Mhm. Und wurde dort auch vorgeladen. Mhm. Die haben den so lange belabert, bis er seine Kündigung unterschrieben hat. Klar. Bei dir war ein Betriebsrat dabei, der Betriebsrat dabei. Ja. Wie hat der sich denn dann verhalten? Das war doch nur wirklich keine korrekte Art von Seiten des Personalchefs. Also der hat selber den Mund nicht aufgekriegt. Das Einzige, da hat er meinen Job nicht gerettet, er hat mich an der Jacke zurückgezogen. Ah ja, damit du nicht Dummheiten gemacht hast. Ja. Mann, ja, das gibt es wirklich in den höchsten Etagen. Ja, das war's. Und vor allen Dingen, manchmal je mehr Macht die Leute haben, desto unerträglicher werden sie. Das ist richtig. Da hast du es am eigenen Leib erfahren. Ich hoffe, dass du richtig gesund geworden bist wieder nach dieser Geschichte. Da ist ja nicht mit zu spaßen. Ne? Nein, ist nicht mit zu spaßen. Also ich habe es, wie gesagt, so knapp noch überlebt. Ja. Und ich muss natürlich jetzt völlig aufpassen. Allerdings, ja. Dass es nicht in der Hepatitis C übergeht. Ja. Ralf, ich wünsche dir alles Gute. Jürgen, eine Frage habe ich noch. Ja. Ich habe dein Buch gelesen. Ja. Dein Leben. Gibt es da noch einen zweiten Teil von? Wir basteln im Moment an einer neuen Idee für den Herbst. Und ich werde euch alle rechtzeitig auf dem Laufenden halten, wenn das soweit ist und wenn das neue Buch im Handel ist. Im Moment kann man das erste Buch, Extreme Leben, aber auch noch überall kaufen, wer Interesse hat. Ja, ich hab's. Du hast es gekauft. Wir haben es nicht gelesen, wir haben es verschlungen. Hey, ein gutes Kompliment. Aber das ist kein Kompliment an mich, sondern ein Kompliment an meine Leute, die hier anrufen. Denn das Buch besteht ja hauptsächlich aus dokumentierten Gesprächen hier aus der Sendung. Aber ich schätze mal, es war deine Idee. Das war meine Idee, ja. Ja. Okay. Sehr gut. Ralf, alles Gute. Ja, alles Gute auch. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich den Andreas. Und der Andreas ist 33. Guten Morgen, Jürgen. Andreas, herzlich willkommen. Ja, und zwar, ich möchte sprechen über einen Vorfall vor 10 Jahren, und zwar bei der Bundeswehr. Mhm. Ich war Wehrpflichtiger und hatte einen Stinkstiefel in meiner Truppe. Sagen wir mal, in meiner Stube. Was heißt das genau? Also, der hat sich nicht rasiert, hat sich nicht die Haare geschnitten, also hat sie sich nicht schneiden lassen. Aber kriegt man da nicht Druck von Seiten der Vorgesetzten, wenn man sich nicht rasiert zum Beispiel? Ja, da komme ich jetzt zu. Und zwar fing das so an, und dann kommt ja irgendwann der Staatsunteroffizier, ne, der Ausbilder, und sagt und weist ja darauf hin, seht zu, dass er zum Friseur geht, seht zu, dass er sich rasiert, seht zu, dass er sich ordnungsgemäß hier kleidet, und seht bitte zu, dass er sich auch wäscht. Ja. Haben wir alles ihm mehrmals beigebracht zu sagen, ne? Nur er hat nicht drauf reagiert. Ja. Ihm war das praktisch scheißegal. Wie viele Leute wart ihr, sagst du gerade, in der Stube insgesamt? 8 Mann. 8 Mann, ja. Ja. Und ja, irgendwann hatte ich auch die Faxendicke, weil ich war der Stubenälteste und musste mir immer die, sag ich jetzt mal, die Reden anhören von den Vorgesetzten. Ne? Nur irgendwann war ich satt und dann habe ich gesagt, hör, wir helfen dir jetzt, ne? Weil ich habe keinen Bock, noch mal ein Wochenende hier Strafdienst zu machen. Ach, ne? Ihr habt dann auch Strafdienst machen müssen, weil der nicht richtig parierte. Den sogenannten GVD, ne? Ah, ja. Das ist dieser Gefreiter vom Dienst. Mhm. Ne? Mhm. Das ist so ein 24-Stunden-Dienst, da darf man mal 3 oder 4 Stunden mal zwischendurch schlafen. Ah ja, also nicht so ganz schön. Dann hast du ihn dir zur Brust genommen? Ja, ich habe ihn ja zur Brust genommen, weil ich halt die Anweisung gekriegt habe, ne, weil ich der Stubenälteste war. Mhm. Und dann habe ich ihm halt gesagt, er soll sich dementsprechend kleiden. Ich habe ihm alles gezeigt. Alles noch DIN A4 muss ja geöffnet sein. Mhm. Ja, genau. Schrank, ne? Ja, genau. Ja. Die Sachen kennst du ja vielleicht auch. Ja. Und das hat er auch nicht gemacht. Und Zahnbürste war verkehrt rum drin, Zahnpasta verkehrt rum drin, um zu scherzen. Dann bin ich mit ihm ins Badezimmer, haben also einen Rasierapparat gegeben und dann hat er sich vor meinen Augen rasiert. Das hat er aber gemacht dann? Ein paar Tage später aber nicht mehr. Ah, ja. Also er war willig, aber letztendlich dann doch wieder träge. Wenn ja. Also danach praktisch wieder alles scheißegal. Und dann nach dem nächsten Wochenendurlaub, wo er dann montags wieder erschienen ist, kam er mit den dreckigen Uniformen an. Also die mussten ja eigentlich am Wochenende zu Hause gewaschen werden. Also all die Bemühungen haben nichts genutzt. Wie ist die Sache dann ausgegangen? Ja, folgendermaßen, es wurde dann auf einmal ein Befehl, also wurde ergangen vom Feldwebel ab in den Duschraum. Alle? Ja, und dann mussten wir in den Duschraum, er musste sich ausziehen, musste in die Dusche rein und dann hieß es Feuerwehrschlauch raus, um zu waschen. Das war dann die Radikallösung. Und dann richtig mit Schrubber. Hat das genutzt? Mit Schrubber und Seife und richtig Power, ne? Mhm. Und ja, genutzt hatte schon was, ne? Nur er hat es nachher so gedreht, dass er auf Krankheit, also sogenannt KZH zu Hause, auf irgendeine Krankheit, die er simuliert hat, ne? Dann wart ihr ihn ja auch los. Ja, damit ist er dann ausgeschieden. Aber so ist das halt auch. Ich war selbst nicht bei der Bundeswehr, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann als Gruppe sehr unter einem Querulanten zu leiden hat. Ne? Ja, man kriegt sie immer auf den Sack, auch zu Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Man muss immer für so einen Typen, ne, wo man gar nichts dafür kann. Ne? Wobei ich das ja nicht kapiere. Die Vorgesetzten müssen das doch auch sehen, dass der schuld ist und nicht ihr. Warum wurde er nicht direkt bestraft von oben? Da gucken die gar nicht drauf. Die gehen immer nach dem Stubenältesten Stube, wo der drin ist. Mhm. Gab es denn so Fälle, also jetzt so mal unter uns, dass man sich dann einen so einen Burschen auch vorgenommen hat und ihm mal einen auf die Nase gegeben hat? Nee, auf die Nase nicht, aber ich habe also von Leuten, die da gewesen sind, irgendwann mal, ne? Mhm. Also die nachher Fahnen Junker geworden sind und haben eine berufliche Karriere als Soldat gemacht, ne? Die haben uns ein und andere Mal erzählt, wie sie uns in der Stube waren, wie zum Beispiel so Gruppenführer und sowas, ne? Ja. Oder Zugführer. Die haben dann erzählt, dass sie damals irgendwelche Leute nachts besucht haben, die sich nicht gewaschen hatten, ne? Die wurden dann mit Schuhcreme, so, ja, weiter, ne? Ja, eingepinselt, ja, ne? Und dann auch nicht schlecht, ne? Ja, auch spaßig. Das war auch so eine Methode, ne? Ja. Würde mir fast auch Spaß machen, damit zu machen. Ja. Andreas! Ich danke dir für deinen Anruf. Hör mal, Jürgen, ja, tolle Sendung, ne, und weiter so. Ne? Danke, tschüss, Andreas. Bitte, tschüss. Die Suse ist dran. Mensch, die Suse. Ja, hi. Und du bist 23. Genau. Hi. Also Astrid und ich, also Astrid, die wohnt unten in der WG. Wir setzen allen die Krönung auf. Ja. Also das, was wir bis jetzt gehört haben, ist ja noch alles harmlos. Jetzt kommt der richtige Knaller der Nacht. Ja, der Effekt des Tages. Suse erzählt ihn uns jetzt. Also. Und zwar, ich lebe hier in Dortmund. Und hier in dem Haus sind halt zwei WGs. Ich wohne oben und die andere WG ist unten. Und unten die WG ist halt eine gemischte. Zwei Männlein, zwei Weiblein. Und also das ist der Hit in Tüten. Der Hit in Tüten, unten die. Ja, unten die. Das ist Sodom und Gomorra hoch drei. Da, wo Astrid auch wohnt. Da, wo Astrid wohnt. Also Astrid sitzt auch hier. Was ist denn da Sodom und Gomorra? Also extrem. Also Otto ist die absolute Zopfsau hoch drei auf Deutsch. Was macht Otto denn so Schlimmes? Also, erstens mal, Otto hat einen Schmierbauch, ne? Ja. Und dann läuft er 14 Tage in einer Kurthose rum, keine Socken, kein Oberteil, nix. Aha. Haare klätschig, nicht gekämmt, nicht rasiert, die Stoppeln, die stehen zu Berge. Aha. Und dann läuft der barfuß, ja, fettige Haare auch noch. Und sitzt dann so am Frühstückstisch, ja, mit klar, Astrid? Ja, sicher, der geht auch so an der Haustür, macht auf. Ja. Also, wenn ich dann bimmel und, ja, Otto steht dann direkt vor der Tür und ich so, lecker, ne? Kann es sein, dass er vielleicht einen großen Star als Vorbild hat? Ach Quatsch, das ist eine Potsau. Sagen wir Gildo? Also da ist Gildo noch harmlos. Also Otto ist schon mal eine Potsau. Ja, eine absolute. Erzähl mal noch ein bisschen. Eigentlich könnte Astrid doch direkt erzählen, die kommt ja von unten. Ja, Astrid, die begibbelt sich sonst. Die begibbelt sich sonst? Ja. Was heißt das? Begibbeln, ja, die kriegt sich nicht einfach lauter. Ach, die begibbeln, ja. Okay, dann erzähl du weiter, was unten noch so abgeht. Also, erstens mal die Küche, das ist der absolute Schweinestall. Da gibt's Küchenschaben, vermutlich. Ja, Silberfische. Also unten die... Ich hoffe, dass du nie unten isst. Also vorher abspülen ist besser, weil da hängen die halben Knisten an den Teller. Also, aber Astrid ist doch sicher ein sauberes, sehr... Astrid, ja, aber Astrid ist die meiste Zeit halt bei ihrem Freund und von daher, oder bei mir oben, also die macht sich immer ziemlich dünn. Ich wollte gerade sagen, dann könnte Astrid doch eigentlich zu dir hochziehen. Da kann sie den Saustall unten verlassen. Ja, aber wir sind ja hier oben besetzt. Ach so, ja. Erzähl also mir noch ein bisschen von unten. Also die Küche sieht ganz schlimm aus, ja. Also wie sieht der Kühlschrank? Erzähl von dem Kühlschrank. Oh Gott, nett noch. Also da schimmeln die Sachen vor sich hin. Ja. Aber das ist ja noch alles harmlos. Ja. Also Otto deponiert seine Lebensmittel nicht im Kühlschrank, sondern bei sich im Zimmer. Und vor allem jetzt und bei der Temperatur muss man sich vorstellen, wenn da so ein Kammbär auf der Fensterbank verläuft. Mein Gott, ja. Und Stinkkäse auch noch. Und wie gesagt, das Brot liegt da und die Margarine, die läuft vor sich hin. Und dann liegen da die beschissenen Unterhosen in der Ecke. Aber die Unterhosen kommen nicht dafür in den Kühlschrank. Nee. Und wie gesagt, da verläuft dann alles da und schimmelt vor sich hin und die beschissenen Unterhosen liegen da und das stapelweise von Zeitungen. Suse, das ist ja schauderhaft. Uns, ja. Allen, uns allen wird ja ganz übel. Die Toilette kommt noch besser, kommt noch besser. Ja, erzähl uns also von der Toilette. Ich bin unten gewesen und musste auf Toilette. Also ich musste mich erstmal dahinstellen und das Scheiß auch schrubben. Das war von innen und von außen braungelb besprenkelt. Das ist kein Witz. Die Badematten, die stehen schon alleine, die kann man so in die Ecke stellen. Ist das Waschbecken, das ist Schwatz. Ist denn Otto der einzige Schuldige oder gibt es da noch... Also Otto ist für das Badezimmer zuständig. Ach, da habt ihr aber den Besten dann. Ja klar, das einer macht, der Besten. Wie alt ist Otto? Wie alt ist Otto? 43. 43. Und ja. Was macht Otto vom Beruf? Offensichtlich nicht viel, ne? Nö, Rentner. Er ist Rentner, also das heißt, er ist viel zu Hause. Der ist den ganzen Tag zu Hause. Und die anderen, sind das Studenten oder... Nee. Nee. Also die Helga wohnt noch da, die ist auch so um die 40 rum, der Nobby auch. Aber das ist halt so, jeder könnte ein bisschen zu viel tun und deswegen tut lieber keiner was. Und die haben sich im Prinzip, außer Astrid, haben sich alle damit so arrangiert. Dass ja es da so klar, lustig ist. Die leben in ihrem Dreck, das ist toll, nee. Das ist klasse. Nun besteht ja die Gefahr, dass vielleicht da irgendwann richtig Ungeziefer entsteht. Ne? Wanzen, sage ich nur. Ne? Mit Sicherheit. Und du wohnst drüber, die krabbeln dann nachher noch irgendwie zu dir hoch. Nö. Gib es nicht. Wie lange, frag bitte Astrid, wie lange sie es doch noch aushalten will. So schnell wie möglich suche ich eine neue Wohnung. Ja, Astrid, wir wünschen dir viel Glück, dass du da rauskommst und unbeschadet. Ja. Vor also allen Dingen extrem. Nicht, dass Astrid irgendwann bei mir anruft und darüber klagt, das hatte ich ja auch das Thema vor einigen Wochen, dass sie Läuse hat. Ja, könnte sein. Ja, das kann man sich da ja dann holen. Jetzt habe ich es auf eine Idee gebracht. Mann. Aber das ist wirklich der absolute Horror. Vor allen Dingen läuft er dann auch barfuß durch die Wohnung, ne? Ja. Und hat dann wirklich absolut schwarze Füße und da geht er dann so mit ins Bett und das ist vollkommen in Ordnung. Und er wechselt auch nie die Bettwäsche? Nö. Also und baden tut er überhaupt nicht. Also wenn, dann duschen, dann nur so alle 2-3 Monate. Also eine Stinkstiefel-WG, ne? Ja, und aber der Hauptstinkstiefel ist Otto. Ja, aber extrem. Das war die schlimmste Geschichte, die ich heute gehört habe. Ja, deswegen alles andere ist harmlos. Du hast es wirklich richtig eingeleitet. Ja. Suse und Astrid, ihr beiden Hübschen aus dem Ruhrgebiet. Alles gut. Genau. Tschüss. Ja, schön. Bianca. Hallo. 24. Ja, genau. Hallo. Ja, hallo. Hi. Wie geht's? Gut, hervorragend. Und dir? Ja, mir auch. Aber du willst was von Fun oder über Stinkstiefel erzählen? Genau. Ich bin der größte Stinkstiefel, den ich hier... wenn mich hier jeder kennt. Du bist sehr selbstkritisch, merke ich schon. Ja, muss ich auch sein. Was führt dich denn zu der Annahme, dass du der schlimmste, die schlimmste Stinkstiefelin bist? Ja, also es fängt schon mal so an, dass ich die Kerle total verarschen tue. Du tust die Kerle verarschen? Ja. Die Männer, immer so? Ja. Warum? Die haben mich verarscht und jetzt müssen sie bluten. Aber Männer sind doch im Prinzip sehr nett. Nee. Findest du nicht? Nee. Ach, was haben Männer dir denn schon angetan? Ja, was haben sie mir angetan? Sie haben versucht, mit mir zu schlafen und dann, und tschüss, ne? Oder sie haben mich ausgenommen, Geld von mir verlangt, bis ich es gezahlt habe und dann waren sie weg. Bianca, dreh bitte mal den Fernseher oder das Radio, den Ton ganz runter. Sonst ja. Klappt das Gespräch nicht richtig. Ja, gleich. Wie, hörst du mich? Ja. Wie verarschst du denn jetzt wiederum die Männer? Ja, es geht darum, also ich arbeite in der Disco und hinter der Theke und lerne halt sehr viele Kerle kennen. Mhm. Und bist du im Moment auch in der Disco? Nein, im Moment bin ich halt in so einem Billardcafé. Achso, ich höre so einen hohen Geräuschpegel im Hintergrund. Ja. So, du hast dann also viel mit Männern zu tun. Ja. Die dich auch böse anbaggern wahrscheinlich oft. Genau, ne? Sehr und böse. Und was machst du dann? Ja, ich lasse mich drauf ein und nehme dann halt einen mit nach Hause. Ja. Und naja, dann trinken wir was und dann kommt das dann halt so, dass wir uns ein bisschen näher unterhalten, kennenlernen. Dann gehen wir halt miteinander ins Bett. Und dann? Ja, ich täusche den dann meist vor, irgendwelche Gefühle zu haben. Und meist, wenn ich dann merke, sie sind dann kurz davor, dann springe ich auf und sage dann, ach, warte du mal, ich muss mal kurz auf Toilette oder so. Pfui. Nehme dann die Sachen, schmeiße aus dem Fenster. Pfui. Nimm den Kerl und fang dann an, ja, lass uns mal halt in den Flur gehen, da habe ich einen schönen Stuhl stehen, da möchte ich gern Sex haben, dann habe ich die Tür dann schon aufgemacht und plups, weg, draußen sind sie und Tür zu. Bianca, wie bist du denn drauf? Tja. Du kannst doch nicht so die Männerherzen brechen. Ja, sie haben ja auch das Herz gebrochen. Du machst die Jungs richtig heiß. Ja. Die vibrieren geradezu, sind kurz vor der Explosion und dann sagst du, schmeiß die Sachen aus dem Fenster. Ja. Ja, hör mal. Hattest du denn bisher noch nie einen, es gibt doch auch wirklich ein paar nette Männer, noch keinen einzigen netten kennengelernt? Ja, meine erste große Liebe, ne? Und das ist wie lange her? Ah, das ist jetzt 3 Monate her. Aha. Oh, da, ich merke, du bist noch im Trennungsschmerz, oder? Nö, eigentlich nicht mehr. Er geht mir total auf die Nerven. Ja. Also ich bitte jetzt um eine Prognose von deiner Seite. Ja. Könnte es denn sein, dass vielleicht in ein paar Jahren oder irgendwann Männer oder ein Mann nochmal eine Chance bei dir bekommt? Nee, das glaube ich weniger. Bianca, soll ich dich mal besuchen kommen? Ja, mach das. Würdest du es mit mir genauso machen? Mit den Sachen aus dem Fenster schmeißen? Vielleicht nicht, wenn du nett zu mir bist. Vielleicht mache ich bei dir mal eine Ausnahme. Ich wäre super nett zu dir. Super nett. Es würde dir das Herz brechen, meine Sachen aus dem Fenster zu schmeißen. Ja. Ja, also du bist der größte Stinkstiefel der Nation da in eurer Gegend. Ja, und die Männer, das wird sich schon rumgesprochen haben, ne? Dass mit dir nicht gut Kirschen essen ist. Nee, ehrlich gesagt nicht. Denen ist das peinlich. Die sprechen darüber gar nicht. Stimmt, das werden die gar nicht sagen. Ne? Weil genau. Dann fühlen die sich in ihrer Männerehre. Ne? Man gibt ja gerne an als Mann. Ja, ne? Die hat mich vernascht, die Kleine, aber nicht, die hat mich rausgeschmissen. Ne? Ja. Also Bianca, mach weiter, wie du willst. Es wird schon irgendwann gut werden. Ja, hoffentlich. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Jetzt ist der Erich dran und der Erich ist 40. Hallo? Ja. Ja. Erich. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Probleme. Warum? Weil ich weiß nicht, wie ich von der Bianca und von Otto Silberfischchen auf meine Käsefüße überleiten soll. Es ist schon passiert. Weil ich dachte eigentlich, das Thema wären Käsefüße heute Abend und ich wollte eigentlich nur über Käsefüße reden. Ja, ich habe ein Problem mit Sex oder mit irgendwas oder mit stinkenden Mitbewohnern. Es sind einfach die Käsefüße. Deine Scheißfüße. Ja. Es geht um deine Scheißfüße. Ja, nicht nur um meine, es geht auch um andere. Aber du hast auch welche. Ich habe ganz extrem welche, Erzähl mal ein bisschen über deine Scheißfüße. Ah ja, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich so Februar, März, wenn es anfängt warm zu werden, fange ich an Sandalen zu tragen, aber es hilft nichts. Ne? Also die stinken trotz Sandalen? Jeden Abend. Eieie. Der einzige Trost ist, dass unser Hund total drauf abfährt. Siehst abends die Strümpfe aus, klar, Käsefüße sind salzig. Ja. Hund kommt an, leckt er die Füße ab. Aber das ist natürlich auch nicht so schön, wenn man das nun jeden Abend dann erlebt, oder? Oh, ich finde es recht angenehm. Lässt er gerne die Füße lecken von Hunden? Ja. Ja. Ich hoffe, es bleibt dann auch dabei. Bleibt dabei, bestimmt, ja. Was sagen denn so die holde Weiblichkeit dazu? Hast du da schon Probleme gehabt, dass Frauen aus dem Zimmer gelaufen sind, weil es so gestunken hat? Ach nee, ich bin in festen Händen da. Und die Frau... Sie ist abends nochmal in die Dusche, dann ist es schon okay. Also es ist so, dass wenn du sie pflegst, die Füße, und oft wäschst, dann ist es so in Ordnung. Dann ist es okay. Ne? Es gibt ja, ich habe schon vor einer Weile hier mal mit jemandem geredet, der sagte, ich kann mich waschen und baden und machen und tun. Nach einer halben Stunde oder so stinken sie wieder, die Füße. Und das finde ich dann schon problematisch. Nee, was ich nur so interessant finde, dass die Käsefüße, ja, sind sie ja selbst als seine eigenen, sind sie unangenehm. Die eigenen weniger unangenehm als Fremde. Nur, ich hatte so ein Erlebnis, so als ich 10, 11 war, konnte ich es erstmal allein Urlaub machen, also nicht allein, sondern mit der KJG, Jugendgruppe, Ferienlager, Schwarzwald. Mhm. Es war ein Horror, wenn du da irgendwann mittags in den Schlafraum kamst, wenn da so 15 bis 20 pubertierende Jungs mit ihren Käsefüßen drin waren. Wenn ich diesen Geruch heute wieder in die Nase kriege, so in der Erinnerung, oder wenn ich es irgendwo mal erlebe, dann ist es plötzlich unheimlich angenehm. Angenehm? Ja, weil so 20, 25 Jahre später... Erinnert dich du das einfach damit? An Kindheit. Hey Mensch, das war das erste Mal, dass du zu Hause rauskommst, konntest mal alleine wegfahren und so. Wie ist es denn, wenn du heute solche Gerüche mitbekommst von Erwachsenen? Wie empfindest du das denn? Ja, bei Fremden, was heißt bei Fremden, selbst bei nahen Bekannten, ist immer unangenehm. Immer unangenehm. Ja. Ich finde auch sehr unangenehm, das erinnert mich auch so an früher, wenn man nach Sportstunden oder im Fitnessstudio, wenn dann die Schuhe ausgezogen werden und diese ganzen Gerüche da wabern, finde ich sehr ekelhaft. Ja. Das ist ja. Magst du deinen eigenen Fußgeruch denn? Ja, wie gesagt, wenn du so einen Tag lang richtig gekeult hast, dann ist es abends schon mal richtig okay, wenn du dich hinterher unter die Dusche stellen kannst. Nur morgens mit den Käsefüßen von gestern aufwachen, das ist eher was für Otto Silberfisch. Kann es denn passieren, dass du dann auch schon mal an deinen eigenen Socken schnupperst und dass dir das sogar gefällt? Gefallen nicht, schnuppern, um zu gucken, ob ich die Strümpfe... Achso, aber nicht im Sinne von gefallen. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Also, dann haben wir die Käsefüße jetzt auch noch in der Sendung gehabt. Das ist schön, dass du noch durchgekommen bist, Erich. Ja, denke ich auch. Du hast jetzt alle Aspekte komplettiert. Hoffe ich doch. Tolle Sache. Ja. Danke, danke und alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Das war die Sendung Stinkstiefel. In der Technik war Markus Liebetanz. Und wir sind morgen natürlich auch wieder da für euch. Und zwar sind wir dann offen, gänzlich wieder offen für alle Themen, über die ihr gerne reden wollt. Und ihr könnt uns, das sage ich heute auch nochmal, das sage ich ja oft, aber der eine oder andere weiß es nicht, immer ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen, unter der bekannten Telefonnummer. Da sind die Chancen größer durchzukommen als während der Sendung 0180 5678 111. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine lauschige, schöne Frühsommernacht. Es ist fantastisch draußen, eine super geile Luft. Ich glaube, in ganz Deutschland. Schöne Nacht, bis morgen. Ciao.